wo die anderen schon sind und lass uns hinfahren, wo's schön ist. Da, wo die Magnolien blühen und lass uns hinfahren, wo's schön ist. Lass uns ein Transportmittel nehmen und lass uns hinfahren, fahren, fahren. So, jetzt hoffe ich aber, dass es klappt. Hier ist euer Kamuro Makanski mit unserer wundervollen Reise durch die elektronische Musik oder durch das Elektroland. Ja, was soll ich sagen? Ich bin das erste Mal bei Radio Talentfabrik und direkt hat es natürlich nicht funktioniert. Irgendwie ist mir das dann abgeschmiert. Ich habe keine Ahnung warum. Das war mal wieder technisch Höchstleistung von mir. Bitte das zu entschuldigen. Ich hoffe, ihr hört mich jetzt alle klar und deutlich bei euch zu Hause. Du bist der Letzte. Du bist der Letzte, der hier noch lustig ist. Du bist der Letzte. Lass uns ein Transportmittel nehmen und lass uns hinfahren, fahren, fahren, wo es schön ist. Ja, was erwartet euch die nächsten 2 Stunden bis 18 Uhr? Ich würde sagen, einiges an elektronischer Musik, und zwar das Beste, was ich so rausgefunden habe. Querfeldein von den 80ern bis heute, von Bekannten bis komplett Unbekannten. Ich habe so ziemlich alles dabei. Lass uns über die Berge fahren. Und irgendwann wiedersehen im Elektroland. Dem Wunder der biochemischen Forschung. Und mit den Engeln dem Wunder der biochemischen Forschung zuzuschauen. Lass uns ein Transportmittel nehmen und lass uns hinfahren, fahren, fahren. Also ihr Lieben, schnallt euch an oder lehnt euch erstmal zurück, anschnallen braucht ihr euch nicht und genießt die wundervolle Welt von mir, also Romakanskis elektronischer Musik. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal an, nach Peter Licht kommen wir jetzt zu Kraftwerk. Ja, ich würde sagen, das ist auch so das Älteste, was ich heute präsentieren werde. Aus dem Jahre 1986, der Telefonanruf. Thank you. Thank you. Ja, das war der Paul Kalkbrenner mit Seins 77, zu Deutsch seit 77. Zu Paul Kalkbrenner brauche ich, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Den meisten sollte er bekannt sein. Interessant. Habe ich irgendwas Interessantes über ihn jetzt hier aufgeschrieben? Ich habe nämlich extra vorher Notizen gemacht. So clever war ich. Ja, vielleicht ganz wichtig ist, dass das Lied, das ihr gehört habt, auch von dem Album Self stammt, welches da aus dem Jahre 2004 ist. Wobei viele eventuell das Lied erst kennen seit dem Film Berlin Calling. Da kommt das auch drin vor. Gut, dann machen wir einen kurzen Sprung, und zwar zu dem ersten Lied, das ihr gehört habt, Kraftwerk, eigentlich das zweite, vorher war Peter Licht, aber zu Kraftwerk gibt's was ganz Interessantes, und zwar gibt's die schon seit 1970, das muss mal einfach erwähnt sein, und die New York Times hat 1994 bereits der Band Kraftwerk folgenden Titel verliehen, und zwar Beatles der elektronischen Tanzmusik. Zu dem Lied, das wir gehört haben, Electric Café, das ist von 1986, da gibt es eine Art Remake des Albums. Also das Lied hieß Telefonanruf kommt von dem Album Electric Café, welches wiederum von 86 stammt. Und dieses Album wurde 2009 nochmal veröffentlicht und heißt da Technopop. Genau, das so viel dazu. Dann gibt es doch noch was Interessantes zu Paul Kalkbrenner, und zwar eine Verbindung, die da wäre. Ellen Alien, die Dame, die wir nach Kraftwerk gehört haben, mit dem wunderbaren Lied Stadtkind aus dem gleichnamigen Album, die Dame hat den Herrn Kalkbrenner auf ihrem Label B-Pitch Control veröffentlicht, unter anderem auch Sascha Funke, ja, und Tok Tok, der sagt bestimmt dem einen oder anderen etwas. Und vielleicht für die Techno-Fanatiker unter uns, die das gerne wissen möchten, die Dame war auch DJ im Tresor, im Bunker und in E-Werk in Berlin. Sie stammt natürlich auch aus Berlin. Ja, so viel erstmal an Informationen dazu. Ich würde sagen, wir machen jetzt auch gleich weiter mit unserer Reise durchs Elektroland. Und zwar gehen wir jetzt mal in die kälteren Gebiete, und zwar rüber nach Skandinavien, genauer nach Dänemark, noch genauer nach Kopenhagen, zu einem gewissen Herrn Trendmöller. Ich finde, er macht wirklich wunderbare Musik. Er ist nicht ganz so bekannt, wie ich mir das wünschen würde, aber ich denke mal, das wird sich auf jeden Fall noch ändern, spätestens nachdem ihr diesen Song gehört habt. Hier kommt jetzt Always Something Better. Ja, viel Spaß, würde ich sagen. Ne? Thank you.

Ja, Romakanskis Welt der elektronischen Musik, das ist die Sendung, die ihr gerade im Moment hört. Mein Name ist Kamur Romakanski und unser Motto ist Reise durchs Elektroland. Ja, und auf dieser Reise habt ihr gerade eben gehört den Herrn Kit Clayton, Kit mit T geschrieben, Clayton, oder auch Joshua Kit Clayton. Der kommt übrigens aus San Francisco, hat auch ein eigenes Label, für die, die es interessiert, das heißt, oder nennt sich Ord Launch Musorg. Oh Gott, was ein Name. Naja, wir Künstler sind da ja so. Stammt übrigens aus dem Jahre 2001, 2002, so genau konnte ich das jetzt nicht herausfinden. So viel zu dem Herrn Kit Clayton. Ich möchte noch was zu dem guten Mann vorher sagen, und zwar der Lo. Nee. Doch, Lo, genau, Lo. Der hat nämlich eine wunderbare Frage gestellt mit dem Track Who's Afraid About Who's Afraid of Blues, genau. Und Lo ist erschienen bei dem Label schall-netlabel.com. Das ist ein Label, da könnt ihr euch gerne auch kostenlos Musik runterladen. Ich kann es nur empfehlen. Wir werden auf jeden Fall noch den ein oder anderen Track von Schall hören. So viel nur dazu. Kommt übrigens aus Frankreich, Lo. Also ich mag seine Musik sehr. Ist natürlich auch immer Geschmackssache. Der eine mag vielleicht mehr ein bisschen was Schnelleres, der andere was Langsameres. Heute versuche ich so ein bisschen einen Bogen zu kriegen, von relativ ruhiger Musik bis auch ein bisschen was Beatvolleres. Und wo wir gerade von Bogen sprechen, wir haben jetzt relativ unkommerzielle Musik gehört, abgesehen von Kraftwerk, wobei ich mich da immer scheue, von kommerziell zu reden, denn die sind schon so lange dabei, denen kann das eigentlich egal sein, ob sie jetzt kommerziell oder nicht sind. Wir machen jetzt einen kleinen Abstecher, und zwar gehen wir jetzt nochmal ins Jahr 1998. Da gab es eine Gruppe, die nennt sich D-Phrase, kommt aus Heidelberg, hat insgesamt bis heute 20 Mitglieder gehabt. Und die Sängerin ist vielleicht im einen oder anderen bekannt, nennt sich Barbara La, macht mittlerweile ein Solo-Projekt. Ich mag ihre Stimme, finde sie einfach fantastisch. Und es ist jetzt auch nochmal ein ruhiger Track, kommt übrigens, also ich habe mir es hier aufgeschrieben, das Album ist von 97, nennt sich The New Side Gravity. Und die haben das nochmal ausgekoppelt, 1998 gab es dann nochmal eine Single mit genau diesem Lied. Jetzt kommt erstmal Hero Dead and Gone. Now look here, you children, mama's going to work now, and I don't want no swinging in here while I'm gone. Mama don't allow no swinging in here. All right, you tell him, mama. I just need the power one day. Good must overcome. Mama said no swinging in here. I ain't scared. Cause swinging never hurts as long as you prepared. I'm tripping off your hips and the way you move. So come a little closer, baby groove, baby groove. Cause the heroes are swing. I'm dead and gone. But the memory of swing is still and swing your thing, listen while I sing. So get on up and swing your thing, listen while I sing. I love the way you sway with your sassy attitude. All of this swinging's put me in the time ago, swinging was taboo. I'm glad we're here and now, so we can do our due. Cause a hero's a swing, a dead and gone, but the memory of swing is still lingering. And from tradition, them and they are brave. It's all the man to say, yeah. Hero dead and gone, but them name stand strong. Hero dead and gone, but them name stand strong. Respect to the man. Hero dead. Thank you. So from the box drink, yeah, Bruce Lee. Techno-Citizens, ich hoffe, ihr seid noch alle am Start, ihr hört noch kräftig zu. Ja, wir hatten jetzt wieder mal ein paar Songs und ich habe die Klappe gehalten. Möchte auch nur kurz ein paar Sachen dazu sagen. Lasst uns mal anfangen bei Gorillaz, Starshine Dub 09, also Starshine. Ist mir jetzt schon öfters passiert, dass Leute gesagt haben, wie, das ist von Gorillaz. Und ich sagte, ja, das ist von Gorillaz. Und man hat mich gefragt, wo ist das Album, wer hat das jetzt und hin und her. Und ich konnte nichts dazu sagen, habe mich dann nochmal erkundigt und herausgefunden, es gibt gar kein Album, auf dem das Lied drauf ist. Heißt zwar offiziell Laika Comes Home. Aber das ist einfach eine Dub-Version von Gorillaz. Ich finde sie fett, dachte ich, spiele die ein. Danach kam, ihr kanntet es bestimmt alle, Around the World von Daft Punk. Dazu gibt es eine interessante Information, Daft Punk, und zwar die Jungs. Die gibt es schon super lange. Das Lied ist von 1997. Das Album hieß Homework und jetzt habe ich groß rumkrakeelt. Ich habe da eine super Information, habe es mir immer nicht aufgeschrieben. Ja, Ral Kamur, das hast du wieder gut gemacht, wa? Okay, also dann ziehe ich das mit der fetten Information nochmal zurück, obwohl es ist natürlich sehr interessant, dass es halt auch diese Band Daft Punk schon sehr lange gibt. Und ich meine, dieses Lied ist ja von 1997, das war ja nicht gerade gestern, wa? Ja, und anschließend habt ihr gehört Underworld, und zwar Bruce Lee, so heißt der Song. Bin jetzt auch kein so großer Underworld-Fan, also ich habe nichts gegen Underworld, die machen schon gute Musik, aber ich selbst bin ja eher so ein chilliger Typ. Da ist Underworld nicht immer so drauf, sage ich mal. Okay, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Und wollte nur ein paar Sätze zu den letzten Tracks euch rüberbringen. Jetzt machen wir mal einen ganz krassen Schlenker in unserer Reise durchs Elektroland und bewegen uns jetzt mit ganz schneller Geschwindigkeit auf den Bereich Trip-Hop zu. Und da gibt es als erstes Kruder und Dorfmeister. Wer die nicht kennt, der hat wohl wirklich die Zeit verpennt, würde ich mal ganz ehrlich sagen. Den Kruder und Dorfmeister kommen übrigens aus Österreich, sind sowas wie in den späten 90er, Anfang der Nullerjahre so die Elektro-Jungs gewesen. Habe ich mir da was aufgeschrieben? Irgendwo ja, ich finde es jetzt gerade nicht. Ich würde einfach sagen, wir hören mal rein. Und wenn ihr wollt, kann ich danach, nach diesem kurzen Trip-Hop-Medley, sage ich mal jetzt, oder wie man das auch immer nennt, was noch dazu sagen. Okay, dann würde ich einfach sagen, ja, chillen wir jetzt noch ein bisschen zu Black Baby von Kruder und Dorfmeister und dann melde ich mich wieder nach GMLAB, Mates African May Bye Bye. Was das mit sich auf sich hält und so, das werde ich euch dann noch erklären. Ja, dann lehnt euch zurück und hier kommt Kruder und Dorfmeister mit Black Baby. Oh, black baby. mama strength, hell-bent on making your mark in this world. Angry ghetto grown whirling girl, swirl. But don't. Bye. Ja, das war GMLAB mit Mays African May Bye Bye. Ist ein relativ unbekannter Künstler, kommt übrigens aus den Niederlanden, genau aus Rotterdam. Ich kenne den guten Mann über, da ich ja selbst auch ein bisschen versuche, mich in der elektronischen Musik zu beweisen, sprich selbst zu producen, über ein Netzwerk, das sich da nennt, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben, wo steht's denn jetzt hier, Moment, habt kurz Geduld, ihr hört das Blätterrauschen, hier hinten. Genau, über house-mix.com, und wenn ihr da GMLAB eingebt auf die Suche, dann kommt ihr zu diesem guten Mann. Der hat ganz schön viel Musik schon dort hochgeladen, und da gibt es einiges, das ihr euch kostenlos runterladen könnt. Kann ich also nur empfehlen. Ja, das zu diesem Künstler, den ihr wahrscheinlich noch nicht gekannt habt. Dann kommen wir zu der Frau Ursula Ruckert. Das war die gute Dame mit dem Track Super Sister. Die Dame kommt aus Philadelphia. Das Lied ist von 2001. Ich habe hier noch stehen, studierte Journalismus an der Temple University. Wem das jetzt was bringt, der weiß das jetzt auch. Soviel zu dem Thema unnützes Wissen 2012. Bei uns auf der Elektroreise gibt es aber eigentlich kein unnützes Wissen. Oder bei der Reise durchs Elektroland. Wir wollen ja alles wissen und wir wollen ja auch verstehen, wen wir da hören. Von daher dachte ich mir, diese Information ist gar nicht verkehrt. So, damit habe ich jetzt auch schon mein Pulver, was diese Interpreten betraf, verschossen. Es geht jetzt erstmal weiter mit dem guten FX Twin. Zudem möchte ich noch kurz etwas sagen. FX Twin ist auch jemand, der eigentlich so zu den Großvätern der Musik gehört, denn der folgende Track, We Are The Music Makers, kommt aus oder stammt aus einem Album, wahrscheinlich aus irgendwas anderem auch noch, das da sich nennt Selected Ambient Works von 85 bis 92, und wenn man sich das Datum anhört, dann merkt man schon, das ist schon verdammt lange her. Also ihr merkt, unsere Reise durchs Elektroland beschränkt sich nicht nur auf die heutige Zeit, sondern man merkt es einfach, es gibt verdammt viel gute elektronische Musik und schon seit sehr langer Zeit. Ja, dann will ich einfach mal loslegen und wünsche euch viel Spaß mit dem guten FX Twin und We Are The Music Maker. We'll be right back. hier Romakamskis wunderbare Welt der elektronischen Musik. Das ist die Show, die ihr gerade hört, oder die Sendung. Und ihr habt gerade eben gehört, den guten Fluxus mit Experiment in Grün ist erschienen auf einem ganz, ganz unbekannten Label, nämlich bei rentnerrecords.org. Nur wer sich vielleicht da ein bisschen näher informieren will über Fluxus und andere. Ich kann euch so viel verraten, in den nächsten Sendungen werden auch von den Rentnern noch ein, zwei Tracks auf jeden Fall gespielt. Davor gab es Tony Latenz mit dem wunderbaren Song Fat Burns in the Sky. Da muss ich dazu sagen, das ist der gute Junge, der junge Mann, der sich in den Kopf gesetzt hat, ein Label in die Welt zu rufen, nämlich schall-netlabel.com. Kann ich nur empfehlen, das ist auch das Label unter dem Lo, haben wir vorhin ganz am Anfang gehört, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, den einen oder anderen Track released hat. Und jetzt fragen sich vielleicht die ein oder andere, was ist das eigentlich für Musik, die da im Hintergrund läuft, wenn der Olle Kamur schwätzt? Ja, ganz einfach, das ist auch aus dem Label von Schall, ja, und zwar wäre das, im Moment läuft da gerade Pitume und Pier, Rich Like You, und im Wechsel gab es dann auch noch, Basic Noise. Basic Noise, Schall 29 erschienen, und Pitume und Pier, Schall 14, also geht einfach mal auf die Seite, guckt euch das an. Und was euch gefällt, könnt ihr dann auch gerne runterladen. Ja, und ich möchte auch noch ein paar Leute grüßen. Da wäre zum Beispiel aus dem Bühlertal der gute Kunze. Schön, dass du uns zuhörst oder mir zuhörst. Ich hoffe, es hat dir gefallen bis zu diesem Punkt. Und dass du nächste Woche wieder einschaltest, denn ich bin am Überlegen, das dann in Zukunft öfters zu machen. Also, ja, sieht gar nicht so schlecht aus, dass ich das jetzt jeden Dienstag mache. Noch ist der Dienstag frei, da habe ich keine Lesung oder ähnliches. Zu dem Thema Lesung möchte ich noch kurz etwas erklären. Ich bin ja jetzt nicht nur ein halbwegs passabler Moderator für elektronische Musik. Nein, ich mache auch Selbstkunst. Und wer sich über mich gerne informieren möchte, ganz einfach, gar kein Problem, einfach mal Kamur bzw. Kamurs Gedankenwelt bei dem Browser eurer Wahl eingeben. Wirklich, es langt nur Kamurs Gedankenwelt, K-A-M-U-R und ein S, und Gedankenwelt sollte ich jetzt nicht buchstabieren müssen, das solltet ihr wissen, wie das geschrieben wird. Einfach eingeben und da findet ihr auf jeden Fall meinen derzeitigen noch Blog. Es wird da eventuell in der nächsten Zukunft eine Änderung geben, so dass es dann einfacher wird, mich zu finden. Aber würde mich freuen, wenn ihr vorbeiguckt. Ja, jetzt haben wir, ich habe ja schon ein bisschen überzogen und so, aber das ist mir jetzt ein bisschen egal. Würde einfach sagen, wir machen jetzt mal weiter mit einem, auch ein Gott der elektronischen Musik. Es wird ein bisschen härter. Ich sag nur so viel, Plastic Man, Ask Yourself. Viel Spaß damit und ich melde mich dann gleich nochmal zum Outro sozusagen, um mich nochmal ordentlich von euch zu verabschieden. Hört euch jetzt den nächsten Track an, der ist auf jeden Fall fett. Ja, mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Viel Spaß damit und bis gleich. Erlaubt, Tabus werden gebrochen, Metaphern vervollständigen sich. Kommt noch ein Tag, hochprozentiger Cocktail, ein Track, der brennt. Jeder für sich befindet sich in seinem Element. Wenn wir als Team von Bremen aus unsere Kreise auf jeden die Fäden auf unsere Weise ziehen, dann vergiss die Grenzen und den Reisepass. Brauchst kein Ticket, wenn du diese Scheibe hast und sie in deiner Bleibe nicht zu leise machst. Lass die Katzen euch denken, dass du eine Meise hast. Wenn mit dem Herzinfarkt zu scherzen wagt, fährt zum Park und nimm bei Mais, weil er Schmerzen macht. Logo ist dope, wenn das Ding um den Globus tobt. Im Stroboskop steht sogar im Horoskop. Heute geht alles, weil es der Fall ist, dass selbst die dümmsten Typen denken, heute schnall ich das. Menschenmassen meditieren zu monumentaler Monotonie. Rap-Track geklont mit Elektrochemie. Also das, was wir hier probieren, ist euer Becken zu verführen und die Ohren zu infizieren. verbrannte Seelen. Wir empfehlen dir volles Volumen, darauf kann man zählen. Originaler Flavor von und für Kenner. Bestimmte Bänder bringen sie auf einen Nenner. Soul, Roots, Funk und Rock'n'Roll. Rhythm and Blues in a straight up tempo. Avantgarde, einmaliger Art, ein Unikat. Was sowas bisher noch nicht gab. Das Ding steht für sich, geht für sich, lebt für sich. Wir gehen doch still, sie verstehen uns nicht. Also bitte, es sind nur noch wenige Tanzschritte. Vier Viertel getaktet, ab durch die Mitte. Ist der Text auf dem Index schwarz gelistet. Ein geborener Dorn im Auge in der Stadt Statistik. Schlagen wir vor und zurück mit verbaler Ballistik. Stilübergreifender vokaler Logistik. Ja, das war's dann wohl, würde ich sagen. Also das war der vorerst letzte Track hier von unserer wunderbaren Reise durch die elektronische Musik. Nein, wie war nochmal der Name? Rumankanskis Welt der wundervolle Welt der elektronischen Musik. Ihr seht, ich bin so nervös bei meiner ersten Sendung heute gewesen, dass ich sogar den Titel meiner eigenen Show vergessen habe. Also nochmal, Rumankanskis wundervolle Welt der elektronischen Musik geht somit zu Ende. Also Reise durchs Elektroland. Ich denke mal, das kann man so verkürzen. Ich danke erstmal allen, die zugehört haben. Momentan weiß ich gar nicht, wie viele es jetzt insgesamt waren. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Ach ja, der letzte Track, den ihr gehört habt, war übrigens kein anderer als Flow Nemo mit Elektrochemie LK. Das Song hieß Ein Nenner. Davor habt ihr gehört Blastic Man, Ask Yourself, aber den habe ich, glaube ich, auch schon angekündigt. Ja, last but not least, bleibt mir nur zu sagen, das war's. Ich werde alles Mögliche tun, nächste Woche zur selben Zeit wieder auf dem Stream zu sein, um für euch hier eine Reise durchs Elektroland zu ermöglichen. Und ich würde einfach sagen, ich gehe jetzt, ja, ich bin jetzt raus. Und verabschiede mich auch mit dem folgenden Track von Einstürzende Neubauten. Ich gehe jetzt. Also Leute, wir sehen uns oder hören uns nächste Woche wieder. Das war's von mir, eurem Kamur Rumankanski. Und dran denken, immer schön chill bleiben und Electro rules the world. Alles klar, wir hören uns. Bis dann. Ciao. Säuberung. Nach mir die Härte, die Kälte, die Dürre, die Glut. Mehr als je zuvor, seitdem der Mensch denkt. Es wird Zeit, dass die Erde sich endlich verspinnt, sich verwandelt, aus der Hülle sprengt. Ich geh jetzt,